Werner. Ich suche dich überall. Wo steckst du? Und ich habe Sie gesucht. Herr Major, so geht's mit dem Suchen. Ich bringe Ihnen gar eine gute Nachricht. Ach, ich brauche jetzt nicht deine Nachrichten, ich brauche dein Geld. Oh, geschwind, Werner, gib mir so viel du hast. Und dann suche so viel aufzubringen, als du aber kannst. Herr Major! Halte mich nicht auf, Werner, du suchst doch nicht Ausflüchte. Sie wissen es also noch nicht, dass die Hofstaatskasse Orte hat, Ihnen Ihre Gelder zu bezahlen, eben auf Uri. Was lässest du dir weismachen? Begreifst du denn nicht, dass, wenn es wahr wäre, ich es doch wohl am ersten wissen müsste? Kurz, Werner, Geld, Geld, Geld! Geh nun mit Freunden, hier ist etwas. Das sind die 100 Louisdors. Und das die 100 Dukaten. Die 100 Louisdor, Werner, geh und bring Justen. Er soll sogleich den Ring wieder einlösen, den er heute früh versetzt hat. Aber wo wirst du mehr hernehmen, Werner? Ich brauche weit mehr. Dafür lassen Sie mich sorgen. Siehst du, dass ich meine einzige Zuflucht zu dir nehme? Ich muss dir auch alles vertrauen. Das Fräulein hier, du hast sie gesehen, ist unglücklich. Oh ja, Mann. Aber morgen ist sie meine Frau. Oh, Freude. Und übermorgen gehe ich mit ihr fort. Wenn du willst, Werner, so komm mit. Wir wollen wieder Dienste nehmen. Wahrhaftig? Aber doch, wo es Krieg gibt, Herr Major. In Persien, Herr Major, da gibt es einen trefflichen Krieg. Was meinen Sie? Wir wollen das überlegen. Geh doch, Werner. Es lebt der Prinz von Arabien. Es lebt der Prinz.